So. Jetzt ein bisschen Funkstille auf dem Räteradio, aber nicht mehr lang. Wir gehen jetzt hinein in den Bayerischen Hof. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, früher die Landesregierung, die Bayerische Landesregierung. Bevor ich weiter in Ortsbeschreibungen mich da einklinke, ist meine Frage, Ulrich, kann ich jetzt das ausstecken hier, den Strom abstecken und losgehen, ja? Gut. Also ich nehme ihn hier oben direkt ab, ja? Ist das richtig? Gut. So, wir laufen weiter. So, und jawohl. Und diese ganzen Kabel nehme ich mit, ja? Genau. Gut. Margot, du musst gleich weg. Kannst ja? du kurz ein Interview? Ich gebe dann kurz ein Interview, ja? Okay. Also auf dem Räteradio. Was hängt da noch? Das hier. Und das bin ich, okay. Gut, dann sind wir jetzt mit unserer Sendestation unterwegs. Wunderbar. Und wir sind noch etwas draußen auf dem Bürgersteig, auf dem Gehsteig, muss man sagen. Diverse Geräusche auf- und abbauend. So. Okay. Dann gebe ich dir mal den Schlüssel. Genau, aus diesem Grunde. So. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Schade, na gut. Aber trotzdem, ich habe sehr schöne O-Töne und ich werde über das Projekt. Fein, na gut. Wunderbar. Dann. Sie schickt mir das und ich schicke es. Alles klar, wunderbar. Dann gehen wir jetzt ebenso. Dann gehen wir jetzt in den Bayerischen Hof hinein. Achso, ja. Jawohl. Und sind hoffentlich immer noch ganz kräftig auf Empfang. Ja, das sind wir. In den Räumlichkeiten des Bayerischen Hofes hat es wahrscheinlich zur Zeit der Bayerischen Landesregierung in der Form nicht so ausgesehen. Wir werden jetzt in den zweiten Stock hinaufgehen. Wir haben hier einen wunderbaren Empfang. Warum an dieser Stelle die Unterbrechung oder Fortsetzung mit anderen Mitteln, muss man sagen? Wir besuchen jetzt die Aktion von Shirin Oman Sadat, die hier in dem sogenannten Ministerzimmer oder Ministersuite ihre Kunstaktion wahrscheinlich gerade zu einem Ende gebracht hat. Palais. Wir laufen auf Teppichböden in einen getäfelten Vorraum hinein und sind jetzt vom Ministerzimmer. Ich werde jetzt einmal einen Blick hineinwerfen. Leider ist unsere Mikrofonie nicht so stark, um das entsprechend aufnehmen zu können. Wir sind da jetzt gerade in den Vorraum hineingelaufen gewesen und haben Murmeln durch die Tür gehört. Soweit mir bekannt ist, ich habe das jetzt soweit nicht sehen können, soweit mir bekannt ist, meditieren verschiedene Menschen in diesem Zimmer, in dieser Suite, wo normalerweise die, wie sagt man jetzt da, die Minister, die Fachleute aus Politik und Wirtschaft zusammensitzen im Februar des jeweiligen Jahres, also einmal im Jahr im Februar. Und früher hieß diese Tagung, zu der sie zusammenkommen, Sicherheitstagung heißt sie heute, früher hieß sie Wehrkundetagung. Man hat in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, diesen Namen geändert, diesen Titel geändert, um vielleicht darauf hinzuweisen, dass es den Herrschaften ja nur um Sicherheit geht. Shirin Oman Sadat hat sich lange mit dem Thema Landminen auseinandergesetzt und in diesem Zusammenhang geht es darum, gemeinsam diesen Raum mit den Anwesenden, in dem Raum anwesenden Leuten gemeinsam diesen Raum zu, naja, wie soll man das sagen, also neutralisieren kann man ja nicht sagen, weil man das ja mit einem Raum in der Form vielleicht nicht machen kann, aber gute Gedanken walten zu lassen, um das vielleicht einmal ein bisschen romantisch auszudrücken, um vielleicht dann andere Gedankengänge zu ermöglichen. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, ohne es gesehen zu haben. Ich habe nur darüber gehört und ein bisschen gesprochen und jetzt das Murmeln gehört. Ich werde jetzt einfach nochmal in diesen Vorraum gehen. Vielleicht wechseln wir da auch nochmal entsprechend das Mikrofon und haben da die Möglichkeit, noch ein anderes zu benutzen, wo man ein bisschen mehr hört. Vielleicht schafft der Ulrich das. Hier ist es alles sowieso entsprechend gedämpft. Und ja, Ulrich, hältst du mir mal kurz das Mikrofon, dann mache ich das einmal so, dann schalte ich mal das Mikrofon an und dann schalte ich es einmal auf hoch und dann müsste da eigentlich was gehen und wenn du mir jetzt noch sagst, auf welcher Nummer, das ist auf der 5. Gut, dann kommt da durchaus was, jawohl, und dann werden wir jetzt einmal da den Raumklang nehmen. Wir sind, wie Sie unschwer erkennen können, immer noch im Bayerischen Hof. Wir reden ganz leise. Wenn man jetzt, wie vorher aufgerufen wird, aufgefordert wird, dann leise zu sprechen, plus der Teppiche und der Vorhänge an den Räumlichkeiten, dann fängt man von alleine an, schon so ganz leise zu sprechen. Jetzt haben wir das Ganze auf das Richtige eingestellt. Bitte nochmal erhalten. Und dann probieren wir das nochmal mit den anderen Händen, mit den anderen Fingern. Die 5 oder die 4? 5 und 6. 5 und 6, achso, dann machen wir 5 und 6, jawohl. Und da kommt praktisch gar nichts an, weil das jetzt noch nicht an ist. Jetzt kommt sehr viel, sehr schön, sehr gut. Aha. Das haben wir ganz hochgeschaltet, dann probieren wir es nochmal. Gehen wir nochmal mit. Ob wir hier jetzt mehr hören. Jetzt sind wir genau in den Moment gekommen, ich glaube sogar vielleicht zu den letzten Momenten, wo die ganze Meditation ein Ende findet, glaube ich. Wir haben jetzt im Grunde nur gehört, dass es nach den Anweisungen einer männlichen Stimme noch einmal eine Minute Ruhe gab. In dem Zimmer waren keine Stühle. Es war, wie der Ulrich sagt, jetzt sehr laut. Dann machen wir das doch einfach ein bisschen leiser wieder. Besser so, ja? Gut. So. Und in diesen, vorher habe ich schon beschrieben, in diesen verhangenen Räumlichkeiten, ja, dann fährt man da so ganz vorsichtig, spricht auch ganz leise, fängt auch an, ganz leise zu sprechen. Obwohl ja vor allem die Leute da nicht sprechen sollten, die da meditieren. Aber gut, jetzt wollten wir einfach nur ein wenig warten, ein bisschen warten, um dann vielleicht noch mit der Shirin Homan Sadat ein kurzes Gespräch haben zu können. Vielleicht stellen wir uns einmal da raus in diesen Vorraum, der dann nicht ganz so, wie sagt man da, nicht ganz so zum Flüstern aufruft. So, wir stellen mal unseren Karton dahin, mit dem wir unterwegs sind. Jetzt. Ulrich, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt da so zusammenstehen, du und ich? Wann hast denn du das erste Mal was von der Räterepublik gehört? Das letzte, wo ich mich jetzt erinnert habe, war, als du mich gefragt hast, ob ich da mitmache, jetzt beim Räteradio. Mhm. Aber ich meine jetzt das erste Mal, das allererste Mal, dass du was davon gehört hast. Ich meinte das erste Mal auch. Ach so, das heißt, du hast das auch nie, dir ist das nie in Schul-, Uni- und sonstigen Zeiten in der Form begegnet, dass man das jetzt als Thema hatte oder dass man das diskutiert hätte, oder? Nicht in einer Form, dass mir irgendwas davon hängen geblieben wäre. Also wenn, dann wurde es vielleicht kurz irgendwo erwähnt, aber nicht ausführlicher behandelt. Ich weiß mehr über halt, was in Berlin passiert ist, einfach dann aufgrund von halt den üblichen Jugendbüchern von Klaus Cordon. Mhm. Die beziehen sich ja mehr auf die Berliner Ereignisse. Mhm. Klaus Cordon hat das beschrieben, was da passierte ab dem 9. Es war natürlich auch schon vorher, wie man ja jetzt zu den paar Takten, die wir über die Münchner Räterepublik gesprochen haben. Was hat der da genau geschrieben? Das Buch, das ich jetzt im Kopf hatte, nennt sich halt Die roten Matrosen. Mhm. Und das schreibt eigentlich aus der Perspektive eines, müsste jetzt lügen, 12- oder 14-jährigen Jungen, dessen Vater halt irgendwann im Laufe dieser Tage aus dem Krieg zurückkommt. Beschreibt er halt die Geschehnisse damals. Ein Junge, der in der Ackerstraße wohnte, im Wedding, also eher auch aus ärmeren Verhältnissen kommt, und beschreibt halt aus dieser Perspektive halt auch, was es hieß, dass es vorher Krieg gab, was es an Hoffnung gab, dass was anders werden konnte und dann gescheitert ist. Gar nicht so leicht zusammenzufassen, das Buch, aber ja, also seine Eltern engagieren sich halt auch. Er lernt zwei Matrosen auch kennen, die halt aus, Gott, wo war das? Wo haben sie angefangen zu streiken, die Matrosen? Jedenfalls kamen sie dann nach Berlin. In Kiel. Kiel, genau, Kiel war es. Und die kamen dann nach Berlin, und was hat jetzt da der Junge damit zu tun gehabt? Den hat es alles sehr interessiert, was um ihn rum da passiert, und ist halt auch dann auf Demonstrationen gegangen, und da hat er dann halt auch die Matrosen kennengelernt, zusammen mit einem Freund von ihm vom Gymnasium, was auch sehr ungewöhnlich war, diese Freundschaft, und dann auch schwierig, auch aufgrund der unterschiedlichen Väter, die sehr unterschiedliche politische Positionen hatten. Und er wurde in die unterschiedlichsten Art und Weisen, hatte er dann auch mit den Geschehnissen zu tun, über seine Eltern oder auch über andere Bekannte aus dem Haus. Also dass er Sachen gemacht hat, dass er gleichzeitig erlebt hat, dass halt Menschen, die er gut kannte, erschossen wurden von Offizieren. Und das hat der Autor jetzt wie muss man sich das vorstellen, als Tatsachenbericht geschrieben? Oder war das eher jetzt was Romanhaftes? Oder? Als Tatsachenroman, also als einen Roman, der aber so hätte geschehen können. Also jetzt nicht eben die beschriebenen Details, die persönlichen Geschichten waren sozusagen ausgedacht, aber in den realen politischen, historischen Kontext reingepackt und auch halt mit dem Versuch, etwas Realistisches zu beschreiben. Aber nicht jetzt wirklich genau diese Geschichte ist passiert. Also insofern ein Tatsachenroman, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Und wie bist du da drauf gestoßen? Also, weil du gesagt hast, ja, das hat was mit West-Berlin zu tun, oder wie bist du dazu gekommen, das genau zu lesen? Ich glaube, ich habe das erste Klaus-Kordern-Buch von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Und dann ist so weitergegangen. Wie viele Bücher gibt es von dem? Oh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also nein, wie viel, das ist ja wurscht, aber wie viel hast du gelesen? Also jetzt nicht nur eins, so hat sie das jetzt ein bisschen angehört. Das kommt jetzt darauf an, wie ich zähle. Ein Buch, das ich bei mir zu Hause habe, ist ein recht dickes, das besteht aus dreien ursprünglich. Wenn ich das jetzt als drei zähle, habe ich da drei, dann die Roten Matrosen 1848. Ich komme jetzt auf 7 oder 8. Dazu muss man sagen, Ulrich hat in der einen Hand ein Netzteil und noch andere Dinge, und es ist ein bisschen schwierig dann natürlich mit den Fingern zu zählen. Genau. Als du das gelesen hast, wie hast du das für dich eigentlich auch auf damalige oder heutige, ich meine jetzt auf deine aktuellen Umstände, in denen du dich befandst, als du das gelesen hast? Ich weiß jetzt nicht, wann du das gelesen hast, aber hast du das da bezogen darauf, oder war das für dich etwas, was eben irgendwann einmal passierte, halt in einer Zeit, die man sich dann so vorsagen kann, oder weil man vielleicht dann, ich weiß nicht, ob du jetzt Verwandte hattest, die du dann praktisch noch erlebt hast, die vielleicht zu dieser Zeit unterwegs waren oder sich erinnern können? Also über Verwandte hatte ich da keine Verbindung. Und es war für mich schon auch einfach eine spannende Geschichte, wo es um jemand in meinem Alter ging, schon in einer anderen Zeit und Situation. Es war insofern nicht nur ganz eine Fernweg-Geschichte, als dass mir der Gedanke, dass die Welt ja eigentlich auch ganz anders aussehen könnte und nicht ganz so viel immer nur Wahnsinn produzieren müsste, schon damals auch wichtig war. Und darum ging es ja eigentlich auch, zu versuchen, ganz vieles grundsätzlich anders zu machen. Insofern hat es mich schon auch dann persönlich angesprochen, auch mit einem Bezug zum Heute. War das etwas für dich? Also gab es da Beschreibungen? Dadurch, dass ich diese Bücher jetzt nicht gelesen habe, stelle ich natürlich vielleicht noch blödere Fragen, aber umgekehrt ist es dann vielleicht nicht so schlecht, wenn man blöde Fragen stellt, weil man dann so auch hinter was kommt, wie man in Bayern sagen würde. Also den Hintergrund einer Sache vielleicht auch beleuchtet, hinter etwas kommen. Hat es in irgendeiner Weise, das habe ich ja jetzt schon gerade gefragt gehabt, ob das was für dich damit heute zu tun hatte, aber das war jetzt so im übertragenen Sinn, also du hast jetzt nicht für dich gesagt, ja, genauso ist es heute, wie es jetzt da drin steht und deswegen muss man, sondern das war dann eine andere Art von Prozess bei dir oder wie passierte das direkt mit dem Buch, also dass man da eine Seite liest und sagt, ja genau, und deswegen muss man jetzt, was weiß ich was, demonstrieren oder sich einen Kopf machen über bestimmte Dinge. Nee, nicht so exakt, nicht so genau detailliert, sondern mehr im Grundtenor. Wenn du das jetzt von heute aus betrachtest, wenn du das jetzt heute lesen würdest, würde dir das was anderes sagen, meinst du? Also das kann man natürlich jetzt mit jedem Buch, was man vielleicht nochmal in die Hand nimmt, was man vielleicht macht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du das mochtest oder gern gelesen hast, sonst hättest du wahrscheinlich nicht 7 Bücher davon von dem Klaus Cordon gelesen. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn du das heute zum ersten Mal hörtest oder lesen würdest? Heute zum ersten Mal? Schwierig. Es wäre gleichzeitig sehr weit weg und sehr nah dran. Also einerseits, weil es war eine ganz andere geschichtliche Situation. Ich glaube, ich habe im Laufe der Jahre von Arbeit in politischen Projekten in der linken Szene auch eine Menge an Glauben an die sehr kurzfristige Veränderung verloren, leider. Gleichzeitig aber schon auch wieder sehr nah, als dass es mir immer noch eigentlich immer im Kopf ist, es müsste doch eigentlich alles wirklich ganz anders laufen. Also wenn ich mir angucke, dass es mit 4 Stunden Arbeit am Tag irgendwie möglich wäre, die gesamte Welt irgendwie mindestens die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich mir angucke, wie grundsätzlich die gesellschaftlichen Strukturen immer auf Konkurrenz gegeneinander kämpfen ausgerichtet sind, was dann die unterschiedlichsten Dimensionen auch hat, sag mal jetzt Kapitalismus, Klassenwiderspruch, Patriarchat, Rassismus, es ist alles ja immer ein Gegeneinander statt einem möglichst konstruktiven Miteinander. Und da denke ich schon immer wieder, es müsste doch eigentlich wirklich alles ganz grundsätzlich anders sein. Was glaubst du, wo liegt da die Grundlage dieses Seins? Weil du das jetzt so. Also, wir haben jetzt über das Buch gesprochen und wenn du das heute lesen würdest, grundsätzlich alles anders sein. Aber das würde ja bedeuten, dass das von den Dingen ausgeht oder meinst du, dass es von den Menschen ausgeht? Beides. Und was könnten die Dinge, wie könnten die anders sein? Also ich habe jetzt unter Dinge verstanden, auch Verfahrensweisen, wie Leute miteinander umgehen oder? Die Verteilung materieller Reichtümer, das, ja, kann jetzt die Klassiker auspacken, das Sein bestimmt das Bewusstsein und das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ja, deswegen habe ich auch so ein bisschen nachgefragt, also weil eben Dinge ist ja so ein sehr weitläufiges Feld. Aber also wenn du diese Bücher heute lesen würdest, oder speziell dieses Buch, wo du dann von der Berliner Räterepublik und den Vorläufern dazu und wie es überhaupt dazu kam und den Umständen erfahren hast, wäre das heute dann nicht eher so wie so ein Historienfilm, den man schaut, weil man halt dann irgendwelche anderen Vergleichbarkeiten hat? Für einfach nur Historienfilm ist es auch zu persönlich. Mhm. Also was mhm. ist anhand einer persönlichen Geschichte. Mhm. Mhm. Deswegen ist es nie jetzt wirklich weit weg rein intellektuelle Geschichtsbetrachtung, Strukturbetrachtung. Es ist einfach schon auch, steckt auch eine Menge Persönliches und Emotionales einfach in diesen Büchern. Deswegen. Schon. Über dieses Persönliche, wir haben heute im Laufe des Räteradios ja noch verschiedene Beschreibungen von Menschen untereinander, also von durchaus bekannten Figuren, die sich gegenseitig beschreiben. Haben wir etwas vorbereitet auch. Durch die persönliche Sicht, durch die persönliche Geschichte, glaubst du, ist man dann näher dran, ist jetzt vielleicht blöde gesagt, aber ist man interessierter? Ich bin dann schon interessierter. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Menschen ist, was bei ihnen mehr Interesse weckt. Mhm. Bei mir weckt das schon auch noch mehr Interesse. Mhm. Also wenn du jemanden kennst. Letztendlich ist es ja auch eigentlich das, worum es dabei geht. Bei der Frage, dass es eigentlich dringend notwendig wäre, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, dass es, wie es Menschen geht, dass es möglichst vielen Menschen besser geht, also möglichst allen. Und was würde, vielleicht noch ein letztes dazu, dann schauen wir nochmal da so ein bisschen um die Ecke, denn es scheint ja dass sich in dem Raum mit Meditation beschäftigen, einem Ende zugegangen zu sein. Das ist wieder etwas mehr Publikumsverkehr, muss man sagen. Wie könnte denn so ein etwas Persönlicheres aussehen? Also du sagst, das Persönliche ist dann das, was dich an bestimmten Phänomenen interessiert. Und wie könnte aber dieses Persönliche im Hinblick auf, dass es vielen besser geht, wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Wie handhabst du das selber? Wie machst du das? Tust du Dinge anders? Ich versuche es. Ich versuche es immer wieder, Sachen anders zu machen. Versuche mich zu engagieren für was. Also ich fahre zweimal in die Woche in Flüchtlingsheime, um dann Internetcafés, die von dem Flüchtlingsverein eingerichtet sind, zu unterstützen, um den Leuten halt mehr Möglichkeiten zu geben in der beschissenen Situation, in die sie gezwungen werden von diesem unseren Staate, irgendwie was anderes machen zu können, als darauf zu warten, dass sie abgeschoben werden. Oder ob sie es vielleicht doch nicht werden. Das ist ein Punkt, wo ich versuche, Sachen anders zu machen. Jetzt hatte ich gerade kürzlich eine Situation, wo es darum ging, dass ein Mann eine Frau bedroht hat, weil sie sich gewehrt hat gegen eine sexuelle Belästigung, das ist der juristische Begriff jetzt, und Anzeige erstattet hat. Da versuche ich dann halt auch, nicht wegzugucken, sondern so gut wie möglich zu intervenieren. Irgendwie zu versuchen, an den Machtverhältnissen was zu drehen. Halt dann mehr im Einzelnen, im Kleinen. Und ja, was mir immer wichtiger geworden ist, jetzt auch, ist mehr zu versuchen, mich für etwas zu engagieren, als gegen etwas. Weil das ist, ich komme jetzt wahrscheinlich von der Frage ab, ich könnte das jetzt wieder in eine Verbindung bringen. Nein, überhaupt nicht, das ging ja genau also, um diese Sache. Unsere Gesellschaftsstruktur ist ja auch sehr viel darauf ausgerichtet, sich auch gerade über die Abgrenzung zu definieren, über die Abwertung von anderen, sich selber aufzuwerten. So kam das, war das, ist da für mich schon eine Verbindung. Ja, also ich versuche Sachen anders zu machen. Theoretisch könnte ich bestimmt viel mehr anders machen, aber. Das Theoretische, das geht dir immer so durch den Kopf, weil du sagst, für dich selber dann, was weiß ich, am Ende der Woche, eines Monats, einer, keine Ahnung, bestimmten Zeit, vielleicht ja auch in ganz anderen Zeitläufen. Ja, das müsste ich noch anders machen oder wie ist das jetzt nur so, weil jemand so nachfragt? Also gibt's diese Überlegungen, dass du dann selber für dich sagst, na, das und das könnte man noch anders machen? Klar, die gibt's. Oder das hätte ich da und da anders machen können. Glaubst du sowas wie das mit der Ausgang oder der Grundgedanke einer Räterepublik hat ja sehr viel auch damit zu tun, wie Leute sich gegenseitig vertreten oder wie sie miteinander diskutieren. Glaubst du, das ist in der Form, wäre möglich heute? Oder was heißt in der Form? Also unter einer, nenne ich es jetzt einmal vielleicht aktualisierten Form, also eine andere Art von Vertretung zu haben, um sich gesellschaftlich in diese Richtung zu bewegen, wie du besprochen hast, dass also da einige Dinge anders sein müssten, was bestimmte Verteilung von Gütern zum Beispiel angeht. Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, jetzt eine komplette sozusagen Regierungsübernahme über Räte ad hoc. Ja, noch ein bisschen flau, was dann daraus werden könnte, von allem, was ich so mitgekriegt habe. Gleichzeitig ist das schon auch eine Richtung, in die ich denke, was ich sehr interessant auch finde, ist so ein Stück weit so ein anarcho-syndikalistischer Ansatz, also wie ich es jetzt verstehe, ist halt auch an ganz vielen Punkten zu gucken, sich selbst zu organisieren, immer wieder zu versuchen, anders zusammenzuarbeiten, anders miteinander zu arbeiten und dass ich sowas langsam aufbauen kann. Also ich denke, es braucht da auch ganz viel Lernen, immer wieder versuchen, es geht immer wieder ganz viel schief. Ich mache auch immer wieder Sachen blöd. Musste da in der Vergangenheit viel lernen, auch über mein Verhalten in Gruppen. Kann sicherlich immer noch viel lernen, das halt herrschaftsfreier zu gestalten, um jetzt den Begriff des Anarchismus wieder aufzunehmen. Also so den Grundgedanken der Selbstorganisation, der da ja auch drinne steckt und auch von der Basis aus zu organisieren, den finde ich sehr gut. Ich glaube, da werden wir heute dann doch auch nochmal etwas dazu kommen, näher auszuführen. Während wir uns jetzt, beziehungsweise du, Ulrich, beschrieben hast, von deinen persönlichen Ansichten, inwiefern die vielleicht mit sowas wie einem Rätegedanken zu tun haben, haben sich hier in dem Vorraum des Ministerzimmers die Dinge geändert. Alle Leute sind an uns vorbei geschlichen, muss man sagen, den Lift genommen, die Treppe. Und wir haben jetzt leider auch nicht die Möglichkeit gehabt, weil wir jetzt auch gerade mitten so im Gespräch waren mit der Shirin Human Sadat über ihre Aktion. Ist die Sicherheitslage darstellbar, heißt das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. sich mit ihr da jetzt zu unterhalten. Wir haben aber heute Abend die Gelegenheit, um 20 Uhr das ausführlicher zu machen. Da treffen wir sie auf alle Fälle wieder. Und dann gibt es das auch noch über das Räteradio zu hören, natürlicherweise. Wenn Sie wollen, auch in den nächsten Tagen, dann ist das weniger unsere technischen Versuche in den ersten Übertragungszeiten, sondern vielmehr das, was dann folgte, können Sie in den nächsten Tagen entsprechend im Kunstraum München in der Holzstraße 10 im Rückgebäude sich nochmal anhören, vielleicht auch gern zu einem Gespräch vorbeikommen. Das Räteradio ist da immer noch anwesend, zumindest einige Leute, zeitweise ich die ganze Zeit, sodass man zwischen 12 und 19 Uhr am Samstag und am Sonntag entsprechend sich vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Gedanken dazu äußern kann. Wir sind jetzt mit dem Räteradio um kurz vor eins wieder unterwegs aus dem Bayerischen Hof hinaus. Wir werden jetzt erst einmal die Treppe hinuntermarschieren und uns langsam in Richtung Karlsplatz Stachus bewegen. Vielleicht mit einer kleinen Kurve, sodass wir nicht wirklich immer die ganze Zeit dieselben Wege fahren. Sonst schaut es ja so aus für Sie am Netz oder auch an den Radioapparaten, als würden wir eigentlich nur eine einzige Strecke kennen, nämlich die Arbeiter- und Soldatenräte in dieser Zeit des Öfteren gemacht haben, insbesondere aber weswegen es heute auch überhaupt das Radio gibt, am 7.11.2008. Die haben das am 7.11.1918 quasi vorgemacht. Es gab verschiedene Wege. Es war die Theresienwiese, sonst bekannt durchs Oktoberfest, ein gern gesehener Anlaufpunkt, wo sich alle möglichen politischen Aktivitäten Ausdruck verschafft haben, große Reden gehalten wurden, groß im Sinne auch von der Menschenmenge, die da zusammengetroffen ist. Da wurde dann auch aufgerufen an der Theresienwiese zum Beispiel, dass die Soldaten, die vor allem im Norden der Stadt München stationiert waren, in den Kasernen, aufgerufen, sich doch den Arbeiterräten anzuschließen. Und das drang dann auch so weit durch, dass das tatsächlich bis abends am 7.11. zu großen Teilen passierte, weswegen es dann auch diesen Weg, diesen Marsch gab vom Matheser, diesen Umzug vom Matheser bis hin hier, wo wir jetzt noch gerade wieder aus dem Bayerischen Hof ehemals die Bayerische Landesregierung